Erster Salomo herrschte über viele Länder. Die Menschen brachten ihm Geschenke und dienten ihm. Zweiter Salomo brauchte jeden Tag sehr viel feines Mehl und normales Mehl. Dritter, er brauchte auch viele Rinder und Schafe. Dazu kamen Hirsche und Vögel. Vierter, er regierte über das ganze Land. Er hatte Frieden mit allen Nachbarn. Fünfter, die Menschen in Israel lebten sicher. Jeder hatte seinen eigenen Garten mit Bäumen. Sechster, Salomo hatte 40.000 Pferde für seine Wagen. Er hatte auch 12.000 Reiter. Siebter, die Beamten gaben Salomo alles für sein Essen. Jeder Beamte half einen Monat lang. Achter, sie brachten auch Futter für die Pferde. Sie brachten es dorthin, wo der König war. Neunter, Gott gab Salomo sehr viel Weisheit. Er wusste mehr als alle anderen Menschen. Zehnter, Salomo war weiser als die Menschen im Osten. Er war weiser als die Ägypter. Elfter, er war der weiseste Mann auf der Welt. Alle Völker kannten seinen Namen. Zwölfter, er schrieb 3000 kluge Sprüche. Er schrieb auch über 1000 Lieder. Dreizehnter, er sprach über Bäume und Pflanzen. Er sprach auch über Tiere, Vögel und Fische. Vierzehnte, Menschen aus allen Ländern kamen zu ihm. Sie wollten seine Weisheit hören. Fünfzehnter, König Hiram von Tyros schickte Diener zu Salomo. Er war ein Freund von David. Sechzehnter, Salomo schickte eine Nachricht an Hiram. Siebzehnter, mein Vater David konnte kein Haus für Gott bauen. Er hatte zu viele Kriege. Achtzehnter, jetzt hat Gott mir Ruhe gegeben. Es gibt keinen Krieg mehr. Neunzehnter, ich will jetzt ein Haus für Gott bauen. Gott hat das meinem Vater versprochen. Zwanzigster, bitte lass deine Männer Zedern fällen. Meine Arbeiter werden deinen Arbeitern helfen. 21. Hiram freute sich über die Nachricht. Er lobte Gott für den weisen Sohn Davids. 22. Hiram antwortete Salomo. Er wollte das Holz für Salomo bringen. 23. Seine Arbeiter brachten das Holz zum Meer. Sie schickten es auf Flößen zu Salomo. 24. Hiram gab Salomo so viel Holz, wie er wollte. 25. Salomo gab Hiram dafür viel Weizen und Öl. Er gab es ihm jedes Jahr. 26. Gott gab Salomo Weisheit. Hiram und Salomo hatten Frieden und einen Vertrag. 27. Salomo holte 30.000 Arbeiter aus ganz Israel. 28. Er schickte sie abwechselnd zum Libanon. 10.000 Männer arbeiteten dort jeden Monat. 29. Salomo hatte 70.000 Lastträger. Er hatte 80.000 Steinhauer in den Bergen. 30. Es gab auch 3.300 Aufseher. Sie passten auf die Arbeiter auf. 31. Der König befahl, große Steine zu holen. Diese Steine waren für das Fundament. 32. Die Bauleute bereiteten das Holz und die Steine vor. Sie wollten den Tempel bauen.